Mixo. Guckst du nach oben, bin ich da, Nico. Vier Telefone geben Gas, Nico. Lass bei Fendi 10k, Nico. Schieb brutale Filme bis ins Grab, Nico. Cognac, Gläser, lange Nacht. Puto, anderes Universum, doch bleib wach, Tiro. Nicht auf Pillen und auch nicht auf Jejo, nicht auf Teledin. Bleib stabiler, Nico. Stabiler, Nico. Stabiler, Nico. Stabiler, Nico. Stabiler, Nico. Jackie, bin am Limit, yeah. Mein Büro, Gold, Kippe, yeah. Habibi, Baby, Lawin, guck, ich leb wie Lahin. Chill im Benz, hör ODD, yeah. Zu viel Jackie, bin am Limit, yeah. Mein Büro, Gold, Kippe, yeah. Habibi, Baby, Lawin, guck, ich leb wie Lahin. Leb wie Lahin. Mixo. Ratutu Flex. Champagner kipp auf dem Boden wie Tupac. Stabi Mulatto, lass ein paar Tauis im KDW Gudam. Verdoppel die Platte pro Monat. 200 im Tunnelland, lass ein Toyota. Egal was du redest, ich mach die Millionen. Von Fendi, der Pulli, die Jacke, die Show. Zu viele Negros, sie blasen, sie reden zu viel. Zu viele Putos, sie reden von mir. Tote Seele, Kette funkelt an mir. Gangmember, doch ich will nicht mit dir. Zu viel Gebälle, viel Bälle, Antennen, sie reden, sie kennen mich, wollen mit mir hängen. Sie war mit mir Zelle, doch wofür die Welle? Geh bis zum Ende, la Logo, Rebelle. Hab mich nie gefragt, was auf deinem Herzen liegt. Keine Hemmung, dich aus dem Verkehr zu ziehen. Nein, ich zähl dich nicht zu meiner Family. Hab ich nicht, werd ich nie. Ich trage kein Triple S, das wär zu viel. Unter 100k gibt es kein Werbedeal. Ich vergeude keine Energie. Hab ich nicht, werd ich nie. Ich will noch mehr Goldplatten. Viele reden, Keckos wollen Nacken. Guck mir zu, Loco da, Tadis kriegen Macken. Guck, ich hör nicht auf, weiter Papa stolz machen. In der Hood Gang, Black Band, ich bin schon wieder tot. Zu viele Flaschen, Küche ist groß. Deutsch Rapper, Handy ist auf Stumm, denn das Telefon macht Stress. Billy City brennt, alles dreht sich nur um Cash. Mach die Milli schnell, guck mein Vorbild 50 Cent. Yalla, mach die Milli schnell, yalla, mach die Milli schnell. Handy ist auf Stumm, denn das Telefon macht Stress. Billy City brennt, alles dreht sich nur um Cash. Mach die Milli schnell, guck mein Vorbild 50 Cent. Yalla, mach die Milli schnell, yalla, mach die Milli schnell. Flex, flex, flex. Yeah, flex, yeah, drip. Yeah, flex, yeah, drip. Yeah, flex, yeah, drip. Yeah, flex, yeah, drip. Alle Daddys shaken Buddys auf dem Bass. Alle Members machen Moshpits auf dem Bass. Today, Junior! Ich hasse für Mama, hasse für mein Dad, hasse für den Phantom, ich hasse für mein Geld. Guck, ich hasse für Mama, hasse für mein Dad, hasse für den Phantom, ich hasse für mein Cash. Und ich fliege weiter hoch, Negro, durch das Land, hinter mir Dämonen, Negro, und Scheitern. Doch ich fliege weiter hoch, Negro, durch das Land, und hinter mir Dämonen, Negro, und Scheitern. Superflex. Lucio Ufo Mani, guck, wir sind der Fendi Drip. Sneakers aus Italy, Loco, wenn ich Henny sip. Sie haben niemals so viel Drip, weil sie noch lang nicht ready sind. Flex. Lucio Ufo Mani, guck, wir sind der Fendi Drip. Im Fendi Drip, im Fendi Drip. Im Fendi Drip, im Fendi Drip. Nico sind im Fendi Drip. Im Fendi Drip, im Fendi Drip. Im Fendi Drip, Nico sind im Fendi Drip. So viel Water, meine Cuban Link Chain, Digga, 50.000 Boom. Double L's on my belt, cause I be fresh and fly, fly. ich fliege weg mit meiner Madame, ja. Guck, ich zeige Herz nur für die Madame, ja. Sipp mich Champagne mit meiner Madame, ja. Leg mein Handy weg nur für die Madame, ja. Madame, ja. Madame, ja. Guck, ich fliege weg mit meiner Madame, ja. Madame, ja. Madame, ja. Sipp mich Champagne mit meiner Madame, ja. Ich weiß noch damals nächtelang am Telefon. Zwar heimlich, doch ich wusste schon, ich komm dich holen. Ja. Pumpen KDB, Pulli ist von Prada. Hennessy heute in meinem Glas, ja. Volle Taschen, Bruder, es ist nicht wie damals. Hennessy heute in meinem Glas, ja. Pumpen KDB, Pulli ist von Prada. Hennessy heute in meinem Glas, ja. Volle Taschen, Bruder, es ist nicht wie damals. Sie reden von dem Drip, ich zeig ihnen den Tsunami. Die Gedanken sind im Rauch wie bei einem Rastafari. Scheiß auf Virgil, ich will Duffelbags in Murakami. Es passiert vor deinen Augen wie bei Teppanyaki. Ich will noch mehr Bands, bin nur mit der Gang. Bruder, denn ich roll im Caddy Cadillac. Money für die Fam, während du nur pennst. Bruder, denn ich roll im Caddy Cadillac. In nem Caddy Cadillac, ja. Felgen aus Chrom, LA, ich komm. In nem Caddy Cadillac, ja. Ich baue mir mein Thron, fahr Richtung Mond. In nem Caddy Cadillac, Loco, Loco, Loco, Loco. Every Reason, yes, LMA. So viele tun auf Member, doch wo ist die Ware? Samba, Loco, Member kommen von der Straße. Wir machen was wir wollen, guck wir bringen Skandale. Die beiden wieder so, wieder voll Randale. Guck ich zahl im Bar, Loco Odise. Wolf und Paparaz, denn Loco bleibt nicht stehen. Afrika Sauvage, Steine auf meinem Weg. Doch ich zahle Bar, Loco Odise. Guck, ich denk an gestern, viel zu viele Sorgen. Viel zu viel vom Jackie, guck, die Seele ist verdorben. Auf Kaffer reinen Tanke, Kripus die verfolgen. Schlange reinen Schalschaff, dachten nicht an morgen. Guck, ich hatte so viel Wut, auf meine Kombos folgen Blut. Nicht mehr Talk als heute Gold, mir geht's gut. Cuban Links zu mein Hals, Import USA. VIP, Film, Flaschen voll, den Loco da. Look, Soldat, heute Nacht in Camouflage. Die Jungs sind aggressiv, Keko, komm mir nicht so nah. Cuban Links zu mein Hals, Import USA. VIP, Film, Flaschen voll, den Loco da. Look, Soldat, heute Nacht in Camouflage. Die Jungs sind aggressiv, Keko, komm mir nicht so nah. Ey, ich trag verdammtes Kilo Heroin an meinem Armgelenk. Ja. Das ist kein Weißgold, nein, das ist Platin. Lass mal deine Adlib sein, du bist nicht Kali. Da wandern ein Pathos in ein Straphaus, Bitch, du kennst die Vibe. Sie bekommt ein Blackout, wenn ich sie weghau, irgendwie tut sie mir leid. Ja, yeah, irgendwie auch nicht, komm zu Shows für Lit. Check mein Flow, check mein Grip, trag die Glock an mein Zip. Ja, ja, ja, ja. Thank you. immer, wer ich bin. Goldring an meinem Finger, doch weiß immer, wer ich bin, yeah. Ich weiß immer, wer ich bin. Rolli, Diamanten, doch bin immer noch im Film, yeah. Ich weiß immer, wer ich bin. Goldring an meinem Finger, doch weiß immer, wer ich bin, yeah. Ich weiß immer, wer ich bin. Rolli, Diamanten, doch bin immer noch im Film, yeah. Ich mach, was ich will. Auf Kaffer die Welt um mich still. Psyche wie ein Film, doch trotzdem läuft so, wie ich will. Es war ne lange Fahrt, ja. Doch Seele ist immer noch wie am Anfang. Gestern Nacht zu viel im Glas, ja. Nächsten Tag fick Gewissen und der Gaser, ja.